es müssen er, wie selbst der treue Zeuge spricht, mit Prasseln und mit großem Knallen die Berge und die Hügel fallen. Mein Heiland aber trüget nicht, mein Vater muss mich lieben. Durch Jesu rotes Blut bin ich in seine Hand geschrieben. Er schützt mich da. Was am Tag, er hat mir selbst mein Leben zugeteilt, drum werden sie mich nicht versäumen. Wenn mich die Wellen schon ergreifen und ihre Wut mit mir zum Abgrund eilt, so an Jonam werde denken, ob ich den Sinn mit Petro auf ihn werde lenken. Er will mich stark im Glauben machen, er will vor meine Seele wachen und mein Gemüt, das immer wankt und Beständigkeit nichts gleicht, gewöhnen fest zu stehen. Mein Fuß soll fest bis an der Tage letzten Rest sich hier auf diesen Felsen gründen. Halt ich denn Glauben finden, weiß seine Hand, die er mir schon vom Himmel beut, zur rechten Zeit mir.